2a und 2b. Die Paketzusteller des größten deutschen Paketdienstes streiken erneut, um sich bessere Arbeitsbedingungen zu erkämpfen. Gleichzeitig steht Weihnachten vor der Tür und sicherlich machen sich einige von Ihnen Sorgen, ob die Geschenke rechtzeitig geliefert werden. Wir wollen dies zum Anlass nehmen, um mit Ihnen über das Thema Online-Shopping zu diskutieren. Kaufen Sie gern online ein? Welche Vor- und Nachteile sehen Sie? Rufen Sie uns an und diskutieren Sie mit. Und da ist auch schon unser erster Anrufer, Herr Winfried Meyer aus Ruhpolding. Guten Tag, Herr Meyer. Ja, guten Tag. Herr Meyer, kaufen Sie im Internet ein? Nein, das ist nichts für mich. Ich bin zu alt dafür, ich traue dem Ganzen nicht. Was heißt, Sie trauen dem Ganzen nicht? Haben Sie Angst, dass Sie Geld für eine Ware bezahlen, die Sie dann nicht bekommen? Wissen Sie, ich bin skeptisch, ob das Bezahlen über das Internet auch wirklich sicher ist. Und ich finde es viel bequemer, bar zu bezahlen. Außerdem finde ich das Einkaufen im Internet viel zu umständlich. Stellen Sie sich vor, wenn etwas falsch geliefert wird oder die bestellte Kleidung doch nicht passt, dann muss man es wieder zurückschicken und nochmal neu bestellen. Ich gehe viel lieber ins Fachgeschäft. Da kann ich mich beraten lassen und sicher sein, dass ich das Richtige bekomme. Und wenn ich etwas umtauschen muss, dann ist das auch kein Problem. Also lieber der Einkaufsbummel in der Innenstadt als am Rechner? Ja, aber das ist heute gar nicht mehr so einfach. Ich habe feststellen müssen, dass es fast keine kleinen Läden mehr gibt bei uns. Nur noch die großen Ketten. Ich glaube, das hat auch mit dem Online-Shopping zu tun. Und die Leute bestellen nur noch online und den kleinen Geschäften fehlen dann die Kunden. Und mit Corona ist das natürlich noch viel schlimmer geworden. Herr Meyer, danke für Ihren Beitrag. Nun hören wir Kim Lee aus Hamburg. Was denken Sie über Online-Shopping, Frau Lee? Also ich finde den Online-Handel sehr praktisch. Wenn man berufstätig ist, hat man doch gar keine Zeit zum Einkaufen. Oder die Geschäfte sind abends schon geschlossen. Von zu Hause aus im Sessel ist Einkaufen super bequem. Ich kann rund um die Uhr nach meinen Lieblingsprodukten suchen und die Auswahl ist großartig. Viel besser als in einem Geschäft. Und wenn ich bestelle, ist am nächsten Tag alles da. Wahrscheinlich geht es vielen von uns so wie Ihnen, wenn man sich anschaut, was für Gewinne die Online-Shops machen. Ja, und ich würde gern noch was ergänzen. Eben wurde ja die Corona-Krise angesprochen. Aber gerade in dieser Zeit war ja Online-Shopping für viele in Deutschland fast die einzige Möglichkeit. Es war ja viel sicherer, Online-Sachen zu bestellen, als in den Supermarkt zu gehen. Und viele Produkte gab es sowieso nur noch online, weil die Geschäfte geschlossen hatten. Da haben Sie recht. Danke, Frau Lee, für Ihren Anruf. So, wer ist jetzt am Telefon? Hallo, Mirko Sawotzki aus Potsdam. Hallo, Herr Sawotzki. Kaufen Sie auch so gern online wie Frau Lee? Naja, klar ist das praktisch, das kann ich schon verstehen. Und ich verdiene auch mein Geld damit. Aber die Leute sollten sich mal Gedanken machen, wie die Arbeitsbedingungen der Paketzusteller sind. Ich liefere nämlich Pakete aus. Und ich kann Ihnen sagen, das ist ein sehr harter Job. Und zwar immer, nicht nur während der Corona-Krise. Wir bekommen so viele Pakete pro Tag, dass wir es ohne Überstunden nicht schaffen können. Und oft sind die Kunden gar nicht zu Hause, dann müssen wir die Pakete wieder mitnehmen und am nächsten Tag wiederkommen. Natürlich ohne extra Bezahlung. Das nervt. Deshalb versuche ich selbst nicht so viel online zu kaufen, weil auch die Kunden etwas tun müssen, damit die Situation besser wird. Ich hoffe sehr, dass der Streik der Kollegen etwas bringt. Herr Sawotzki, vielen Dank für Ihre Meinung. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit dem Streik. Wir haben noch Zeit für eine Anruferin. Mechthild Kaufmann ist in der Leitung. Frau Kaufmann, woher rufen Sie an? Aus Tübingen, hallo. Also ich finde es super wichtig, was Herr Sawotzki gerade gesagt hat. Wir Kundinnen und Kunden haben eine Verantwortung. Ich finde den Onlinehandel sehr problematisch. Warum? Naja, die Arbeitsbedingungen der Lieferanten sind das eine. Das andere ist die Umwelt. So viele Pakete, die jeden Tag verschickt werden. Dabei wird beim Transport mit den Lieferwagen die Luft verschmutzt und unglaublich viel Müll mit den Verpackungen produziert. Der ökologische Fußabdruck ist enorm. Krass ist auch, dass jeder 10. Einkauf wieder zurückgeschickt wird. Tendenz steigend. Dann fängt alles wieder von vorne an. Das ist doch total irre. Naja, aber im Geschäft ist es ja auch möglich, die Sachen zurückzugeben. Ist ja klar, dass das beim Online-Shopping dann auch so ist. Ja, natürlich. Wenn etwas nicht funktioniert, sollte man es zurückschicken. Aber was ich problematisch finde, ist, dass viele Leute aus Bequemlichkeit ein Kleidungsstück gleich in 3 verschiedenen Farben und Größen bestellen und da schon wissen, dass sie 2 von 3 Sachen wieder zurückschicken werden. Im Laden würde man einfach anprobieren und nur kaufen, was passt. Außerdem habe ich gehört, dass viele Rücksendungen gar nicht mehr weiterverkauft, sondern vom Händler weggeworfen werden. Das muss man sich mal vorstellen. Die Ware ist doch in Ordnung. Ich finde, das ist ein Skandal. Das sind deutliche Worte. Recht herzlichen Dank, Frau Kaufmann. Wer jetzt zugeschaltet hat, es geht bei uns um das Thema Online-Einkaufen. Sagen auch Sie uns Ihre Meinung. Rufen Sie an oder schreiben Sie einen Kommentar.